الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وترجم هذه الخطبة أيها الإخوة Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet. Und er soll Allah dafür danken. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, der ist nur in die Irre geleitet worden aufgrund eigener, erworbener Sünden. Ich bitte und ich ermahne mich und euch immer wieder und erinnere mich und euch immer wieder daran, Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten. Das heißt, dass man sich vor ihm vorsieht, dass man seine Anordnungen umsetzt, sich vor dem Verbotenen entfernt und wenn man etwas Verbotenes begangen hat, sich Allah azza wa jal reuevoll zuwendet. Liebe Geschwister, wir haben in der letzten Predigt darüber gesprochen, welche Ursachen es gibt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala einem sein Herz festigt, wenn er, der Gläubige, auf die Probe gestellt wird. Denn gefestigt sein, Standhaftigkeit, liebe Geschwister, ist ein Beweis dafür, dass diese Person auf dem wahren Weg ist. Denn andere Menschen, die auf anderen Wegen sind als die Ahle Sunnah wal Jama'ah, egal ob es Muslime sind oder nicht Muslime sind, sie sind die Ersten, die, wenn es darauf ankommt, von ihrem Weg abkommen. Aber die gläubigen Menschen, die an dem Koran, der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam festhalten, sie halten fest daran bis zum letzten Atemzug. Und das weist darauf hin, dass sie auf dem wahren Weg sind. Und genauso, liebe Geschwister, das Standhaftsein in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala ist diejenige Steuer, die ein gläubiger Mensch bezahlen muss, damit Allah subhanahu wa ta'ala ihm zum Sieg verhilft. Und es ist auch diejenige Steuer, die der gläubige Mensch bezahlen muss, damit er Ansehen bei Allah subhanahu wa ta'ala erlangt. Und dann erlangt er automatisch auch Ansehen auf der Erde. Und liebe Geschwister, derjenige Mensch, der gerne hätte, dass andere Menschen sich Allah subhanahu wa ta'ala zuwenden und ihm alleine dienen, ihm bleibt nichts anderes übrig, als dass er der Erste ist und er allen anderen Menschen vorausgeht, was Standhaftigkeit angeht. Standhaftigkeit hat sehr großen Nutzen, liebe Geschwister. Und wer standhaft ist, darf sich über vieles erfreuen. Dazu gehört, dass Standhaftigkeit ein Beweis für den vollkommenen Iman und für die Entschlossenheit und für das vollkommene Gottvertrauen dieses Menschen ist. Standhaftigkeit ist ein Beweis dafür, dass diese Person geduldig ist. Standhaftigkeit ist dafür ein Beweis dafür, dass diese Person eine starke Persönlichkeit hat. Standhaftigkeit ist einer der Wege, die letztendlich zum Paradiesgarten führen. Und Standhaftigkeit ist eine Art, durch die du dem Propheten, dem edlen Gesandten sallallahu alaihi wasallam nachahmst und ebenso seinen edlen Gefährten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Standhaftigkeit ist ein Beweis dafür, dass die Aqidah derjenigen Person, die standhaft ist, sich manifestiert hat in ihren Herzen und dass sie geduldig ausharrt, egal was Allah subhanahu wa ta'ala von ihr verlangt, bis zum Tod. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns im Koran al-Karim an mehreren Stellen, dass es seine Art und Weise ist, wie er mit den gläubigen Menschen umgeht. Dass es ganz normal ist, dass wer gläubig ist und aufrichtig ist, wer seine Religion strikt ausübt, der seine Religion ernst nimmt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn auf die Prüfung stellen wird. Allah betont es, er sagt es, er betont es und schwört sogar dabei, subhanahu wa ta'ala. Er schwört, dass er euch gläubigen Menschen in Bezug auf euer Vermögen auf die Probe stellen wird. Und ebenso in Bezug auf eure Seelen auf die Probe stellen wird. Und ihr werdet ganz sicher, Allah subhanahu wa ta'ala schwört, ihr werdet ganz sicher von denjenigen, denen vor euch das Buch gegeben worden ist, und auch von denjenigen, die Allah etwas beigesellen, viele Qualen und viele unangenehme Dinge zu hören bekommen. Die Gelehrten haben gesagt, mit den Menschen, denen vor uns das Buch gegeben worden ist, damit sind die Juden, die Christen gemeint. Und mit denjenigen, die Allah etwas beigesellen, sind damit in erster Linie die polytheistischen Araber von damals gemeint. Und wir werden ganz sicher von diesen verschiedenen Menschen Dinge zu hören bekommen, die uns kränken. Sei es Beleidigungen oder sei es Provokationen oder etwas anderes. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns natürlich auch die Lösung, wie man solchen Versuchungen standhalten kann. Er sagte, aber wenn ihr geduldig seid und euch vorseht, oder wenn ihr geduldig seid und gottesfürchtig seid, dann gehört das zur Entschlossenheit in der Handlung. Und das bedeutet, wenn ihr geduldig ausharrt gegenüber dem, was man euch antut, und euch vorseht, indem ihr eure Pflichten Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber erfüllt, so ist das eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala von euch verlangt hat und auferlegt hat. Und ihr habt nicht die Wahl zu sagen, ich möchte standhaft sein oder ich möchte nicht standhaft sein. Wir haben in der letzten Predigt über mehrere Ursachen gesprochen, die zur Standhaftigkeit führen. Und wir möchten in dieser Stunde nun auch ein paar weitere Ursachen erwähnen. Und eine der gewaltigsten Ursachen überhaupt, liebe Geschwister, ist das Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala. Über das Gedenken Allahs sagte er subhanahu wa ta'ala, O die ihr glaubt, wenn ihr auf eine Schar trefft, dann seid standhaft und gedenkt Allahs viel, auf dass ihr erfolgreich sein möget. Das häufige Gedenken Allahs, selbst in ganz schwierigen Situationen, das ist es, was die Herzen festigt. Das ist nicht nur eine Sache, dass die Herzen festigt, sondern tatsächlich sogar dem Körper Kraft gibt. Und der Beweis dafür ist, als Fatima, die Tochter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, möge Allah mit ihr zufrieden sein, als sie einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gehen wollte und sich beschweren wollte bei ihm, weil die ganze Hausarbeit, die sie gemacht hat, von Spuren an ihrer Hand hinterlassen hatte, mit der Handmühle und ähnlichem, dann ist sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam in seinem Haus gegangen und wollte ihn um einen Diener bitten, um einen Sklaven bitten, dass er bei ihnen bleibt und ihr hilft in der Hausarbeit. Und dann fand sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam allerdings nicht vor, und sie fand nur Aisha radiallahu anha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, vor. Als sie kam, teilte sie dann das eben seiner Frau mit. Und als dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam, hat Aisha ihr mitgeteilt, was Fatima ihr mitgeteilt hatte. Und daraufhin ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Haus von Fatima radiallahu anha gegangen. Und sie sagte, er kam zu uns und wir lagen im Bett. Das heißt, sie meint sich, Fatima, und sie meint ihren Ehemann Ali ibn Abi Talib, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen beiden zufrieden sein. Sie sagte, er kam zu uns, während wir im Bett lagen. Ich wollte dann aufstehen, zu ihm gehen, weil sie ist normalerweise immer zu ihm aufgestanden, hat ihn begrüßt, wie eine Tochter ihren Vater begrüßt. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bleibt an eurer Stelle liegen, wo ihr seid. Und er sallallahu alaihi wasallam lag sich zwischen ihnen auf ihr Bett hin, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Welche edle Situation sie erleben durften. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, soll ich euch nicht auf etwas hinweisen, das besser für euch wäre, als einen Sklaven oder einen Diener zu haben? Er sagte, wenn ihr beide euch zu Bett begebt, dann sprecht 33 Mal den Takbir Allahu Akbar. Und sprecht 33 Mal den Tasbih Subhanallah. Und sprecht 33 Mal den Tahmid Alhamdulillah. Das ist besser für euch, als einen Sklaven zu besitzen. Ebenso, liebe Geschwister, bei der letzten Predigt haben wir erwähnt, das häufige Lesen des Koran. Aber auch das Zuhören zum Koran, wenn jemand den Koran liest, stärkt den Iman und festigt das gläubige Herz. Und dafür gibt es viele Beweise. Der erste, klarste Beweis ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns angeordnet hat, dem Koran zu lauschen. Er sagte, wenn der Koran gelesen wird, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, wenn der Koran gelesen wird, dann hört ihm zu. Und das beweist, dass es ein Gottesdienst ist. Und wir haben beim letzten Mal gelernt, dass jede Art von Gottesdienst, jede Art von Ibadah das Herz stärkt. Ebenso sagte er subhanahu wa ta'ala in Surah At-Tawbah, sinngemäß übersetzt, und wenn eine Surah herabgesandt wird, so gibt es manche von ihnen, die sagen, wem von euch hat diese Sura an Iman gestärkt? Welchem von euch hat diese Sura den Iman gestärkt? Allah sagt, was die gläubigen Menschen angeht, so hat es ihnen ihren Iman gestärkt und sie sind frohen Mutes. Und das beweist, liebe Geschwister, dass das Zuhören vom Koran al-Karim und das Verinnerlichen der Ayat das Herz stärkt. Ebenso sagt er subhanahu wa ta'ala, die wahrlich gläubigen Menschen, innamal mu'minun, die wahrlich gläubigen Menschen sind diejenigen, die, wenn Allahs gedacht wird, sogar nicht nur selbst, und du hörst, jemand anderes gedenkt Allah und du hörst ihm zu, sind diejenigen, die, wenn Allahs gedacht wird, dann erschüttern sich ihre Herzen, und wenn ihnen seine Ayat vorgelesen werden, dann fügt es ihnen ihren Iman mehr zu, Iman zu, und sie vertrauen auf ihren Herrn. Lieber Bruder und liebe Schwester, du wirst niemals ein Vorbild sein können für andere Menschen, wenn du nicht geduldig ausharrst. Denn Allah Azza wa Jal sagte, Wal-Asr, er schwörte bei Al-Asr und er sagte, wahrlich, der Mensch ist im Verlust, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und die sich gegenseitig zum Rechten aufrufen und gegenseitig zur Geduld aufrufen. Gegenseitig zur Geduld aufrufen. Du siehst deinen Bruder in einer schweren Situation, dann rufe ihn zur Geduld auf und sag ihm, dass andere Menschen diese Situation schon vor ihm durchgemacht haben und es wird vorübergehen, so wie es bei allen anderen Menschen ebenfalls vorübergegangen ist. Allah sagte ebenfalls, subhanahu wa ta'ala, wodurch man Vorbild wird für andere Menschen. Ein Imam hat Allah das genannt. Jemand, wodurch wird man ein Imam? Ein Imam ist ein Vorbild. Er sagte, wir haben sie zu Vorbildern gemacht, dadurch, dass sie anderen Menschen den Weg durch unseren Befehl geleitet haben und weil sie geduldig waren. Allah sagte, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. Wir haben unter ihnen Vorbilder erweckt, Vorbilder gemacht. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Sie leiten anderen Menschen recht durch unseren Befehl, durch den Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, لَمَّا صَبَرُوا. Das heißt, weil sie geduldig waren oder als sie geduldig und standhaft waren, وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Und weil sie an unsere Ayat immer fest zu glauben pflegten. Liebe Geschwister, man muss geduldig sein in Bezug auf seine Religion. Das bedeutet in Bezug auf die Dinge, die Allah von dir verlangt hat. Du musst geduldig sein in Bezug auf jeden Menschen, der den Islam bekämpft. Du musst geduldig sein. Du hast keine andere Wahl. Deswegen, viertens, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala zuwendet, während es einem gut geht. Uns geht es gut, liebe Geschwister. Uns geht es, ich meine damit materiell, uns geht es gut. Uns geht es den meisten von uns gesundheitlich gut. Und wenn du dich jetzt nicht Allah subhanahu wa ta'ala zuwendest, wann wirst du dich dann ihm zuwenden? Oder willst du wie derjenige sein, der sich Allah nur zuwendet, wenn es ihm schlecht geht? Oder willst du wie derjenige sein, der sich Allah zuwendet, wenn es ihm gut geht und abwendet, wenn es ihm schlecht geht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in der Hadith des Sahih al-Jami' Ta'arraf ila Allahi fil Racha, ya'rifka fil Shiddah. Sinngemäß übersetzt, lerne deinen Herrn kennen, wenn es dir gut geht, dann wird er dich auch kennen, wenn es dir schlecht geht. Und zu guter Letzt, warnt uns Allah subhanahu wa ta'ala davor. Er warnt uns vor einer gefährlichen Sache, und zwar, dass die Zeit einem zu lang vorkommt. Er warnt uns davor, dass wenn uns ein Unheil widerfährt, wenn uns ein Unheil, ein Schicksalsschlag einholt, dass wir die Geduld verlieren. Dass wir die Geduld verlieren und uns unserer Religion abwenden und dem Koran al-Karim im Stich lassen. Allah sagte sinngemäß, dass sie nicht, Allah redet über die Muslime, dass sie nicht wie diejenigen werden, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, die Juden, die Christen. Es ihnen aber zu lang gedauert hat, sie hatten keine Geduld mehr. Und so ihre Herzen sich verhärtet haben, denn sie haben sich vom Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala abgewandt, daraufhin haben sich ihre Herzen verhärtet. Jeder von uns braucht regelmäßig eine Prise Dhikr. Jeder von uns muss regelmäßig erinnert werden an das Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder von uns muss regelmäßig sich daran arbeiten, dass er die weisen Worte Allah subhanahu wa ta'ala ausspricht und dass sein Herz sich daran gewöhnt. Und man darf sich niemals dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber unachtsam verhalten, liebe Geschwister. Denn das führt zur Verhärtung der Herzen und führt dazu, dass die Augen austrocknen. Liebe Geschwister, an dieser Stelle möchte ich mich und euch daran erinnern und dazu aufrufen, dass wir uns immer an das Buch Allah subhanahu wa ta'ala wenden. und dass wir niemals einen Tag verstreichen lassen, ohne dass wir dieses Buch aufgeschlagen haben. Wir müssen, jeder von uns muss sich die Zeit nehmen, dieses Buch zu lesen. Ein paar Seiten, ein paar Juz'e, ein paar Hizb musst du täglich lesen, lieber Bruder, liebe Schwester, damit dein Herz am Leben bleibt. Dieser Koran ist doch, wie Allah subhanahu wa ta'ala beschrieben hat, Ar-Ruh. Allah hat diesen Koran als Seele beschrieben, weil der Mensch nur lebendig ist, wenn er wirklich an diesem Koran, gemäß diesem Koran lebt. Zu guter Letzt möchte ich mich und euch daran erinnern, liebe Geschwister, dass der Monat Sha'ban eingetroffen ist. Der Monat Sha'ban ist derjenige Monat, der sich bevor Ramadan befindet. Und das ist der Monat, an dem man sich vorbereitet auf diesen Monat Ramadan. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Monat häufig gefastet. Teilweise heißt es, manche Überlieferungen hat den gesamten Monat Sha'ban gefastet. Und Aisha radiallahu anha sagte in einer anderen Überlieferung, kana yasumu Sha'ban illa qalila. Das heißt, er pflegte den größten Teil von Sha'ban zu fasten. Und das ist eine Sunna, zweifellos. Und auch, liebe Brüder, vom logischen Standpunkt her, jeder von euch weiß, jeder von euch, der es versucht hat, in diesen Tagen zu fasten, und der Tag ist jetzt relativ lang, oder besser gesagt, gestern war der allerlängste Tag überhaupt des Jahres, wer das versucht hat zu fasten an diesen Tagen, er weiß, dass der Körper sich daran gewöhnen muss. Und natürlich kann man auch nur Ramadan allein fasten, aber wenn man sich das Leben leichter macht, fängt man jetzt schon an, regelmäßig zu fasten, bis der Monat Ramadan beginnt. An-Nasa'i und Abu Dawud berichten einen Hadith über Usama ibn Zayd, und Ibn Khuzaymah sagte, Hadith ist sahih, er sagte, Usama ibn Zayd sagte, O Gesandter Allahs, wieso sehe ich dich, dass du besonders im Monat Sha'ban viel fastest? Da sagte er, das ist ein Monat, dem gegenüber viele Menschen unachtsam sind. Er befindet sich zwischen Rajab Nummer 7 und zwischen Ramadan Nummer 9. Und es ist ein Monat, an dem die Taten zum Herrn der Welten emporgehoben werden. Und so möchte ich, dass meine Taten emporgehoben werden, während ich am Fasten bin. Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala sagte, der Hadith ist Hasan Sahih al-Nasa'i. An dieser Stelle beende ich, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen den Monat Ramadan und so lange leben lassen, dass wir diesen Monat Ramadan erleben, in diesem Monat gesund sind, sodass wir fasten können und beten können, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere vergangenen Sünden und auch inshallah die zukünftigen Sünden vergibt, denn er ist, den wir zu imstande ist, und er ist, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.